Kundgabe 5439. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1952. Ausbilden von Lehrkräften durch Gott selbst. Knechte. Ich brauche viele Knechte und Mägde, denn mein Weinberg ist groß. Und viel Arbeit gibt es zu bewältigen. Doch nur willige, mir von ganzem Herzen ergebene Knechte kann ich zu dieser Arbeit einstellen. Knechte, die in allem meinen Willen erfüllen, die sich nur an die Anweisungen ihres Herrn halten, weil ich allein es weiß, welche Arbeit getan werden muss, um erfolgreich zu sein. Wer eigenmächtig handelt, der ist nicht tauglich für meine Weinbergsarbeit, und er leistet mir auch keinen Dienst damit, sondern er kann weit eher verderben, was zuvor noch gut war. In allem sollet ihr, meine Knechte und Mägde, meinen Willen erfüllen und euch also daran halten, was euch als mein Wille deutlich erkennbar ist. Ihr sollet in Liebe euren Mitmenschen das Evangelium verkünden, das ihr von mir selbst empfangen habt. Für diese Arbeit aber bilde ich mir meine Lehrkräfte selbst aus. Und also sollen nur die lehren, die meine Weisheit als tauglich dafür erkannte und die meine Liebe in den Wissensgrad versetzt hat, dass sie nun lehren können in meinem Auftrag. Liebe predigen kann zwar ein jeder Mensch, doch ich will, dass die Menschen in einen Grad der Erkenntnis versetzt werden durch euch, die ich darum hinaussende in die Welt, dass sie diese Erkenntnis zwar auch erst gewinnen können, so sie meine Liebegebote erfüllen, versteht sich von selbst. Doch auch das Wissen um die Zusammenhänge soll den Menschen erschlossen werden, auf dass sie mich lieben lernen und nun auch meine Gebote erfüllen aus eigenem Antrieb. Es soll den Menschen der Sinn und Zweck des Erdenlebens erläutert werden. Sie sollen wissen, warum sie auf Erden sind und was sie tun sollen, um ihr Erdenleben erfolgreich zurückzulegen. Sie sollen wissen um den Zusammenhang alles Geschaffenen, wozu sie selbst gehören, mit mir. Sie sollen aus diesem Wissen heraus zu einer Erkenntnis kommen, die ihnen Segen einträgt für ihre Seele. Ich will, dass ihr, meine Diener, die Menschen belehret, auf dass ihnen die Wahrheit nahegebracht werde, weil sie inmitten von Irrtum und Lüge wandeln und weil ihnen darum jegliche Erkenntnis mangelt, die ihren Lebenswandel zum Guten beeinflussen würde. Dass ihr aber eine solche belehrende Tätigkeit an euren Mitmenschen ausführen könnet, setzt auch ein entsprechendes Wissen eurerseits voraus. Und darum ist nur der dazu geeignet, der dieses Wissen von mir selbst empfangen hat. Nur wem Licht von mir gegeben wurde, der kann selbst als Lichtträger seines Amtes walten. Und es ist dies eine Weinbergsarbeit von größter Bedeutung. Denn es ist die Tätigkeit eines solchen Arbeiters gewissermaßen ein Ausrotten von Unkraut, ein Urbarmachen des Ackers, in den dann der gute Samen gelegt werden soll, ein Herrichten des Menschenherzens zur Entgegennahme meines Wortes, das ich selbst zur Erde leite. Noch soll viel Arbeit geleistet werden, und darum nehme ich einen jeden als Knecht an, der sich dieses zur Erde geleiteten Wortes zu eigen macht, der es aufnimmt in sein Herz und im Willen mir zu dienen, es gleichfalls weiterleitet. Das Ende ist nahe, und es liegt noch viel Acker brach. Es werden noch unzählige Arbeiter gebraucht, doch nicht eigenmächtig sollen diese handeln, sondern immer meiner Weisung harren, die sie aber im Herzen empfinden werden, wenn sie willig sind, rechte Weinbergsarbeit für mich zu leisten. Mein reines Wort zu verbreiten, das ich nur deshalb zur Erde leite, weil die Menschen ohne Wissen sind, ohne rechte Erkenntnis und weil sie mich dauern in ihrer geistigen Finsternis, weil ich ihnen deshalb Boten entgegensende, die in meinem Namen ihnen das Evangelium bringen sollen, die reine göttliche Liebe lehre, die allein ihnen den Weg aufzeiget zum ewigen Leben. Amen.